FSK 93 mit der Sendung Wo keins ist, ist eins. Wir hören erst einmal ein wenig Musik. Als im Sommer dieses Jahres in den St. Paulianischen Buchladen Strips and Stories eine Diskussion über Aspekte der Dialektik veranstaltet wurde, weil der Stefan Müller sein Buch Logik, Widerspruch und Vermittlung vorstellte, war der Laden im buchstäblichen Sinne zum Bersten voll. Das große Interesse bezeugt, dass heute wohl auf die Frage nach dem dunklen und geheimnisumwitterten Begriff der Dialektik nicht mehr die Antwort käme, so etwas wie Plattdeutsch oder Bayerisch. Auch nach 2 Stunden gab es keine endgültige Klärung, was es mit der Dialektik auf sich hatte. Und als wir nach Hause gingen, kam einem der Zuhörer, nämlich Werner vom FSK, auf die Idee, einige mitdiskutierende Teilnehmer der Veranstaltung zu fragen, ob sie Interesse daran haben, die Diskussion im FSK weiterzuführen. Das vorläufige Ergebnis wird zunächst einmal 2 Stunden Diskussionen mit folgenden Teilnehmern sein. Einmal Michael Löbig und Susanne. Michael, kannst du mal kurz was zu deiner Biografie sagen? Was hast du mit Dialektik zu tun? Also zur Biografie vielleicht so viel. Ich habe ursprünglich Elektromechaniker gelernt und zwar einen Bildungsweg absolviert. Später dann Philosophie studiert und habe mich sehr intensiv mit Hegel, Kant, Marx und der kritischen Theorie auseinandergesetzt. Wenn man sich mit Hegel beschäftigt, dann kommt man einfach nicht drum herum, sich auch mit dem, was Dialektik bedeuten soll, auseinanderzusetzen, weil seine schwierigsten Werke sozusagen das sind, was man in der Neuzeit unter Dialektik versteht. Dialektisch nämlich. Ja, so viel. Ja, und Susanne? Ja, also ich habe in grauer Vorzeit mal Philosophie und Psychologie studiert und mache seit einigen Jahren Stadtführungen und schreibe Texte. Und ja, Schwerpunkt St. Pauli. Und ich merke jetzt, dass ich durch meinen Erfahrungshorizont einen ganz anderen Bezug zu philosophischen Fragen habe, also speziell Dialektik der Aufklärung und Funktion von Philosophie. Und ich fühle mich manchmal in so einer Vermittlerfunktion, ja, weil ich das wichtig finde, das zu transportieren und Dinge begreiflich zu machen, die eigentlich gar nicht so schwer zu verstehen sind. Und man hat nur immer Angst, oh Gott, das ist so abgehoben, das kapiere ich doch nicht. Und ja, deswegen sitze ich hier. Ja, und mein Name ist Martin Blumentritt. Ich habe auch, wie Michael, Philosophie studiert. Allerdings habe ich ganz zu frühen Zeiten mich auch mit Elektrotechnik beschäftigt und Platinen gelötet, bis ich dann beim Finanzamt landete und dann irgendwann beschloss, das Abitur zu machen und zu studieren. So kommen wir alle irgendwie aus der Praxis, aber dennoch beschäftigen wir uns in unserem Leben doch viel mit Theorie. Nicht nur Laien, sondern auch Professionelle mit philosophischen Sachverhalten Beschäftigte haben allerdings, wenn überhaupt, auf die einfache Frage, was ist Dialektik, keine einfache Antwort. Autoren wie Hegel, ohne den eine ernsthafte Beschäftigung mit Dialektik nicht möglich ist, sind nicht so einfach zugänglich. Wenn man die Texte liest, die sich mit dem Thema beschäftigen, so leisten diese unerhörten Widerstand, sodass einer der bekanntesten Dialektiker des 20. Jahrhunderts, Theodor W. Adorno, in einem der drei Studien zu Hegel darüber schrieb. Die Widerstände, welche die großen systematischen Werke Hegels, zumal die Wissenschaft der Logik, dem Verständnis entgegensetzen, sind qualitativ verschieden von denen, die andere verrufene Texte bereiten. Aufgabe ist nicht einfach, durch genaue Betrachtung des Wortlauts und durch denkende Anstrengung eines zweifelsfrei vorhandenen Sinnes sich zu versichern, sondern in vielen Partien ist der Sinn selbst ungewiss und keine hermeneutische Kunst hat ihn bis heute fraglos etabliert. Ohnehin gibt es keine Hegel-Philologie, keine zureichende Textkritik. Schopenhauers Tiraden wider den angeblichen Galimathias haben bei aller Kleinlichkeit und Rancune, zumindest negativ, wie das Kind zu des Kaisers neuen Kleidern, ein Verhältnis zur Sache bekundet, wo der Bildungsrespekt und die Angst, sich zu blamieren, bloß ausweicht. Im Bereich großer Philosophie ist Hegel wohl der Einzige, bei dem man buchstäblich zuweilen nicht weiß und nicht bündig entscheiden kann, wovon überhaupt geredet wird und bei dem selbst die Möglichkeit solcher Entscheidung nicht verbrieft ist. Wir befinden uns also mit der Frage nach der Dialektik in guter Gesellschaft. Wenn wir in dieser Sendung von der Fiktion ausgehen, dass die Hörer und Hörerinnen nichts von Dialektik wissen, so erscheint es legitim und illegitim zugleich. Illegitim, sofern wohl jeder Interessierte mal etwas von Dialektik oder den Autoren Hegel, Marx, Adorno, Bloch, Horkheimer und so weiter gehört hat. Legitim, sofern man da so alles, was man da alles so gehört hat, möglicherweise den Gehalt eher verdunkelt als erhält. Den Hörern und Hörerinnen kann und soll nur ein gehöriges Vertrauen in das eigene Denken abverlangt werden. Denn Dialektik ist weder bloß eine Methode, die man in der Tradition fertig vorfindet, noch ein Standpunkt oder bloße Meinung. Eher ist es das Verfahren immanenter Kritik. Der Weg ist dem Ziel nicht gleichgültig und selbst der Anfang hat es bereits in sich. Da wir hier mit einer Sendung über Dialektik anfangen, liegt es nahe, mit dem Problem des Anfangs zu beginnen. Das hat Tradition. So fängt Hegel den ersten Teil seiner Logik mit dem Problem an: Womit muss der Anfang der Wissenschaft gemacht werden? Dies ist eine abstrakte Fragestellung, denn das Problem des Anfangs stellt sich bei jedem seiner Werke, bei jedem Teil seines ganzen Systems und auch bei jedem Teil eines der Systemteile. Hegels frühestes großes Werk, die Phänomenologie des Geistes, hat das Bewusstsein zum Thema und beginnt mit dem empirischen Bewusstsein von den Gegenständen, die wir anscheinend hier und jetzt vorfinden. Aber diese haben es in sich und was sie in sich haben, muss erst einmal herausgearbeitet werden. Bewusstsein ist ein Wissen, ein Denken, das sich auf etwas bezieht, was es von sich unterscheidet. Und wenn wir uns unmittelbar auf etwas beziehen, das uns bekannt ist, so meinen wir, dass es doch evident ist, was wir da denken. Mit dieser Täuschung, dass uns das unmittelbar klar oder evident ist, räumt er schon in der Einleitung auf. Ein berühmtes Zitat von Hegel: Das Bekannte überhaupt ist darum, weil es bekannt ist, nicht erkannt. Die Bedingungen des Klaren, Offenkundigen, Evidenten sind alles, aber nicht klar, offenkundig, evident. Als erster einführender Teil eines Systems geplant, musste Hegel nicht nur, sondern auch aus Zeitgründen den Plan ändern, um seinem Verleger etwas vorzulegen. Vorrede und Einleitung sind bereits lang und schwer verständlich, obwohl sie zum Anfang mit dem Bewusstsein hinleiten sollen. Wenn im Folgenden von Anfang und Fortgang die Rede sein wird, so wird noch sich herausstellen, dass es auch kein deduktives oder induktives Verfahren ist, das aus gegebenen Axiomen oder dem faktisch Gegebenen das Übrige herleitet. Der Fortgang besteht aus Reflexion, ist ein Rückgang vor den Anfang, ein Infrage Stellen des Gegebenen oder Unmittelbaren. Der Vorsatz und die Tat, alles anzuzweifeln, mit der Philosophiegeschichtsbücher die Neuzeit beginnen lassen, findet sich bei allen dialektischen Denkern. Dennoch handelt es sich auch nicht simpel um einen skeptischen Anfang oder Standpunkt, sondern um mehr, gleichzeitig auch um dessen Verneinung. Wenn jemand fragen würde, was die Dialektik denn für ein philosophischer Standpunkt sei, welche Meinung sie im Gegensatz zu anderen vertrete, hätte im Umkreis Frankfurter kritischer Theoretiker mindestens bis zum Tode Adornos und Horkheimers eine schroffe Antwort in Form folgenden mathematischen Gleichnisses erhalten. Ein Standpunkt ist ein geistiger Horizont mit dem Radius gleich Null. Meinungen, Standpunkte waren seit Platon, diesem alten griechischen Philosophen, etwas, was Wissenschaft und Philosophie zu überwinden hat. Mehr als etwas Vorläufiges können sie demnach nicht sein. Im Meinen, im Standpunkt steckt bereits etwas Verhärtetes, ja Wahnhaftes. Wenn etwa gesagt würde, wir haben die formale Logik, die keine Widersprüche duldet, ihr habt eure Dialektik und ihr habt was ganz anderes, sieht das auf den ersten Blick tolerant aus. Dennoch wird unter Berufung auf Meinungsfreiheit letztlich Intoleranz gefördert, denn unter Berufung auf Meinung und Standpunkt wird das eigene mehr bekräftigt als relativiert. In einer Abhandlung zum Studium der Philosophie kam Adorno 1955 zum Ergebnis: Aufgabe der Philosophie ist es, nicht einen Standpunkt einzunehmen, sondern die Standpunkte zu liquidieren. Liquidieren heißt ja auch so etwas wie verflüssigen, nicht? Wir kennen das ja, Liquid, Ecstasy. Zur Standpunktsphilosophie gehört das Moment des Ausschließens, so Adorno. Es steigert sich mit dem Bewusstsein der Zufälligkeit des je eigenen Standpunktes. Dies ist mein Standpunkt, das heißt immer auch, den anderen kann ich nicht tolerieren. Der Geist, der an die eigene Willkür und Zufälligkeit sich zu verlieren fürchtet, spreizt eben darum zur Totalität sich auf. Das greift das Verhältnis zur Philosophie an. Der Gedanke, der reich und fruchtbar ist, nach dem Maße, in dem er die Kräfte des Widersprechenden in sich selbst aufnimmt, verkümmert zur dürftigen Alternative des Für oder Gegen. Gespannt warten manche Studenten darauf, welche Partei nun der Dozent nimmt, gerade in Bewegung, wenn sie ein affirmatives oder polemisches Wort hören, und ziehen die Position der Reflexion vor. Von Reflexion wird immer wieder die Rede sein. Es ist kein Zufall, dass in der Dialektik die Lichtmetaphorik eine große Rolle spielt. Wir kennen das alle. Wenn wir uns morgens kämmen, so sehen wir unser Bild im Spiegel, das Produkt der Reflexion des Lichtes ist. Wenn wir irgendwelche Dinge sehen, so sehen wir in Wahrheit gar nicht diese selbst, sondern die Auswirkung des Lichts, das von ihnen reflektiert wird. Anders als es zunächst den Anschein hat, erstreckt sich unser Denken nicht direkt auf die Dinge, sondern vermittels eines anderen, etwa des Lichtes. Es ist eine indirekte Erstreckung, oder wie Adorno sagt, intentio obliqua. Aus dem Grammatikunterricht kennen wir die Unterscheidung von direkter und indirekter Rede. Im Lateinischen oratio recta und oratio obliqua. Die oratio recta, die direkte Rede, ist die wörtliche Wiedergabe einer eigenen oder fremden Rede. Eine weitere Möglichkeit, Gesagtes wiederzugeben, stellt die oratio obliqua. Also wörtlich heißt obliqua ja umgebogene, schräge Rede. Die indirekte Rede dar. Diese Unterscheidung lässt auf den Erkenntnisprozess sich übertragen. Dies gilt auch für das Denken des Denkens. Das Wort Dialektik wurde zunächst einmal bei den alten Griechen für die Unterredungskunst gebraucht, also in direkter Rede, in intentione recta. Auch wenn das Denken sich auf sich selbst bezieht, bezieht es sich, damals dem Anspruch nach direkt, auf ein zweites. Das durch eine Zweiheit hindurch sich vereinen, ist das alte Dialegestai. Das griechische Dia durch etwas hindurch und das Legein, lesen, steckt in dem Wort. Dialektisch hieße somit etwas durch ein anderes hindurch herauslesen. so zum Beispiel wahrgenommene Dinge, die unsere Sinne affizieren. So eine Dialektik ist weder bei Hegel noch Adorno gemeint, da es sich um ein Denken handelt, das sich auch in Intentione obliqua auf sich oder auf ein ihm anderes bezieht. Formulierungen und Ausdrücke wie auch, nicht bloß, deuten an, dass es dabei nicht bleibt. In einer dialektischen Sprache dürfen solche sprachlichen Feinheiten nicht übersehen werden. Adorno spricht von einer zweiten Reflexion als einer Intentio obliqua der Intentio obliqua, die in der negativen Dialektik allerdings nicht wieder zu einer Wiederherstellung der Intentio recta führt. Also die Negation der Negation ist nicht das Positive. Es gibt also nicht nur eine Art von Dialektik, dies lässt sich erkennen, auf welcher Weise Anfang, Fortgang und Ende in eine Konstellation eintreten. Da wir am Anfang stehen, schlage ich vor, einige Anfänge zu diskutieren. So machen wir gleichzeitig das, was wir tun, zum Gegenstand. Begreifen ist Wissen, was man sagt, ist die hegelisch-idealistische. Begreifen ist Wissen, was wir tun, die marxistische-materialistische Variante einer Selbstreflexion. Ich schlage vor, dass wir aus Hegel zunächst einmal ein Zitat einspielen, das aus der Wissenschaft der Logik Band 1 stammt. Und zwar aus dem Kapitel, womit muss der Anfang der Wissenschaft der Logik gemacht werden. In neueren Zeiten erst ist das Bewusstsein entstanden, dass es eine Schwierigkeit sei, einen Anfang in der Philosophie zu finden, und der Grund dieser Schwierigkeit sowie die Möglichkeit, sie zu lösen, ist vielfältig besprochen worden. Der Anfang der Philosophie muss entweder ein vermitteltes oder unmittelbares sein, und es ist leicht zu zeigen, dass er weder das eine noch das andere sein könne, somit findet die eine oder die andere Weise des Anfangens ihre Widerlegung. Das wäre jetzt nun das erste Zitat. An dem letzten Satz können wir schon erkennen, dass da etwas Dialektisches drin steckt, nämlich eine Antinomie. Michael, du hast dich ja mit Kant und Fichte und Hegel sehr beschäftigt. Kannst du mal das ausführen, was beispielsweise bei Kant eine Antinomie ist? Darauf würde ich jetzt an der Stelle gar nicht eingehen. Ich würde gerne jetzt mal eingehen auf die unterschiedlichen Anfänge, die Hegel selber macht. Er spricht davon, der Anfang der Philosophie muss entweder ein vermitteltes oder unmittelbares sein. Bei Hegel selbst finden sich sozusagen zwei Momente, nämlich in der Logik. Einmal beginnt er mit dem reinen Sein. Und ich möchte ein anderes Zitat kurz vorlesen. Da heißt es bei ihm: Man kann daher wohl sagen, dass mit dem Absoluten alle Anfang gemacht werden müsse, sowie alle Fortgang wird die Darstellung desselben ist. Man könnte also sagen, Hegel hat selbst zwei unterschiedliche Bestimmungen, mit denen er den Anfang beginnen lässt. Und in beiden soll jemals dem Grunde nach sein ganzes System eigentlich schon beschlossen liegen. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt darüber oder ob wir zurückkehren sollen zur Antinomie bei Kant. Aber es ist richtig, er hat zweierlei Anfänge. Er sagt ja, man kann mit der Vermittlung anfangen. Die Phänomenologie des Geistes als Ganze wäre ja so etwas wie eine Vermittlung für die Logik. Das führt er auch in der Wissenschaft der Logik ausführlich aus. Auf der anderen Seite beansprucht er aber auch, dass der Anfang mit dem Unmittelbaren gemacht werden muss. Und so und reflektiert ja auch an dieser Stelle darauf, dass beide Anfänge widerlegbar sind. Und deswegen sprach ich von Antinomie, dass also sowohl der Anfang mit dem Unmittelbaren als mit der Vermittlung widerlegt werden können. Trotz der Möglichkeit, beide zu widerlegen, sind aber beide Anfänge für Hegel notwendig. Und das besagt so viel, wie das in der Einheit von beiden Anfängen die hegelische Lösung liegen wird. Also ich glaube, dass Hegel sich in der gewissen Weise diesem Problem entzieht, indem er nämlich von der Logik ja sagt, die Logik ist die Darstellung der Gedanken Gottes vor der Erschaffung der Welt. Zugleich ist die Darstellung der Logik nichts anderes als der Prozess, der das Werden der Menschheit letztendlich darstellt. Und zwar durch seine oder durch die dem Geist entgegengesetzten Momente hindurch. Das ist das Problem des Anfangs, wie es aus meiner Sicht von Hegel gelöst wird. Und auch sprachlich zeigt sich ja in der Durchführung der Logik gleich zu Beginn, da heißt es, Sein, reines Sein, Komma, Bindestrich, ohne alle weitere Bestimmung. Das ist der Beginn mit dem Unmittelbaren. Genau. Nicht, hätte das Sein eine Bestimmung, so würde Hegel sagen müssen, ist es ja vermittelt. Weil etwas zu bestimmen, ist ja schon ein Prozess der Vermittlung. Da würde man sich sozusagen in die Tasche lügen, nicht, und sagen, man hätte das schon, bereits schon hineingebracht, was man dort erst hinausziehen wollte. Ja, die Frage, man kann es auch anders formulieren, oder ich würde es anders formulieren, nämlich so, dass würde Hegel mit einer Bestimmung beginnen, dann würde das implizit voraussetzen, dass das, was bestimmt wird, sich negativ bezieht auf alle anderen möglichen Bestimmungen, also auf alle anderen möglichen Gegenstände, von dem, was er bestimmt, unterschiedene Gegenstände. Das heißt, er kann nicht mit etwas beginnen, das schon bestimmt ist, weil sich erst im Verlauf des Prozesses der Reflexion dann die Bestimmungen sukzessive ergeben müssen. Würde er mit einer Bestimmung beginnen, mit etwas Bestimmten, dann würde das implizit die Bestimmung der Totalität alle Gegenstände schon voraussetzt. Das ist richtig. Wenn er mit dem Unmittelbaren beginnt, mit dem Sein, beginnt er ja mit einer reinen sich selbstgleichheit. Das Sein ist das reine sich selbstgleiche. Es hat keine Bestimmtheit gegen das Wesen, wie es da auch in der Logik heißt. Auf der anderen Seite ist es aber, wenn es demnach unbestimmt ist, nicht? Das reine Sein ist ja letztlich unbestimmt, weil es noch keine Bestimmung enthält, so ist dieses reine Sein als unbestimmtes, unmittelbares gar nicht bestimmbar. Das ist ein Problem, das sich ihm stellt. Wie komme ich da zu einer Bestimmung? Etwas bestimmen bedeutet, etwas abzugrenzen gegen sein anderes. Richtig. Aber wenn es frei von jeglicher Bestimmtheit ist, ist es auch frei von jeglicher Abgrenzung. beziehungsweise es grenzt jegliche Bestimmtheit ab und ist dann bestimmt, unbestimmt zu sein. Nicht, diese Formulierung fällt ja bei Hegel dann auch. Nicht? Aber woher kommt dann, und das ist eine Frage, die sich dann die Hegel-Kritiker ja auch stellten, dann diese Bestimmung zur Unbestimmtheit her? Nicht, aus dem, was am Anfang der Logik thematisch ist, kann es nicht herstammen, also nicht aus dem Sein. Schelling sagte ja, dass es stammt aus der Reflexion, nicht? Aus dem, was ist eine Zutat des Denkens, das sich auf Sein überhaupt, nicht? Auf ein unbestimmtes Sein, das kann ja alles sein, jedes Beliebige, und da es jedes Beliebige sein kann, kann man sagen, es ist alles, man kann aber ebenso auch sagen, nichts. Und das ist ja auch die Konsequenz, wenn man das Sein bestimmt, dass man zum Ergebnis hat, das Sein ist nichts. Es ist eine Bestimmungslosigkeit und Leere. Jetzt könnte man natürlich fragen, gibt es in einer Welt, zum Beispiel in der gesellschaftlichen Welt, so etwas wie eine Bestimmungslosigkeit und Leere? Nicht etwas, was reine Abstraktion ist. Und dennoch den Menschen fremd erscheint. Das wäre dann ein Schritt hin zu einer materialistischen Dialektik, die so etwas kennt wie Realabstraktionen, nicht wie den Wert. Und Marx hat ja nicht zufällig, wie er dann irgendwann mal schrieb, in der Logik, dann Kapital schreiben kann. Nicht? Also ich glaube, das mit den Realabstraktionen, das sollten wir etwas nach hinten schieben. Ich glaube, wir sollten nochmal den Anfang von Hegel etwas beleuchten. Ja, der Anfang ist abstrakt. Er ist abstrakt. Und die Frage, das Problem ist ja, können wir etwas Abstraktes haben ohne Abstraktion? Ohne diese Abstraktionsleistung, die zum Sein hinführt, können wir diesen Gedanken gar nicht fassen. Und das ist ja auch das, was diese Antinomie des Anfangs bei Hegel dann ja auch besagt. Nicht? Das Sein verdankt sich einer Abstraktion und auch noch einem Abstrahieren von der Abstraktion, das heißt ein Vergessen der Abstraktion. Also am Anfang haben wir ja nur ein Anakolut, nicht? Einfach Sein. Richtig, reines Sein ohne alle. Noch nicht einmal ein Urteil. Ein Urteil ist ja gar nicht möglich. Ein Urteil besteht aus einem Subjekt, das auf ein Prädikat bezogen wird. Richtig. Gut, unter diesen Prämissen jetzt stellt sich doch dann die Frage, wie kommt das bei Hegel oder kann es bei Hegel überhaupt zu konkreten Bestimmungen der Dinge kommen? Und wie kann denn das sozusagen aus diesem Anfang, dem reinen Sein, herleiten? Wie kann er dazu kommen? Wenn sich das reine Sein in der Konsequenz als das Nichts erweist oder als identisch mit dem Nichts, das heißt da, das Sein, das unbestimmte Unmittelbare, ist in der Tat nichts und nicht mehr, noch weniger als nichts. Er ist ja selbst auf die Idee gekommen, dann könnten wir ja auch ebenso mit dem Nichts anfangen. Richtig. Und nun ist die Frage, wie kann überhaupt ein argumentativer Fortgang möglich werden, wenn die ersten Bestimmungen, nämlich das reine Sein, sich als das Gleiche oder identisch erweist mit dem Nichts und umgekehrt. Wie kann es dann einen Fortgang geben? In der Tat sagte, das reine Sein und das reine Nichts sind dasselbe. Mhm. Da wir aber diese Worte ja unterscheiden, nicht? Das eine nennen wir Sein, das eine nennen wir Nichts, haben wir zweierlei. Das aber nicht voneinander unterschieden ist. Als zweierlei ist es aber auch gleichzeitig voneinander unterschieden. Woher haben wir diesen Unterschied? Hegel schreibt an einer Stelle und drückt sich gewissermaßen um die Problematik etwas herum dabei, dass es ein gemeinter Unterschied ist. Nicht der Unterschied von Sein und Nicht ist gemeint. Aber dennoch haben wir jetzt könnte man mit diesem alten Geklapper von Thesis, Antithesis und Synthesis kommen, weil hier passt es dann mal. Nicht? Also die Thesis wäre Sein und Nichts sind dasselbe. Die Antithesis Sein und Nichts sind absolut unterschieden. Nicht? Das ist ja ein absoluter Unterschied. Da haben wir wieder ein Wort, das Hegel oft gebraucht, nicht? Das Absolute, Absolut und so weiter. Das ist natürlich erklärungsbedürftig, was das bedeutet. Manche denken dann gleich irgendwie an Gott oder so etwas. Aber zunächst einmal ist Absolut bestimmt gegen einen anderen Begriff, nämlich relativ. Nicht? Absolut ist das, was losgelöst ist. Daher stammt das Wort ja auch. Nicht? Absolvere heißt loslösen. Und das Relative ist dasjenige, was auf ein anderes bezogen ist. Wenn wir jetzt Sein und Nichts aufeinander beziehen, und Hegel tut das ja in der Tat, fassen wir Sein und Nichts in einer Einheit. Diese Einheit ist jetzt aber eine widersprüchliche Einheit, weil sowohl Sein und Nichts dasselbe sind, als auch nicht dasselbe sind. So haben wir einen Prozesscharakter, wir haben ein Werden. Nicht dieser Widerspruch ist jetzt nun, das müssen wir hier schon vorab ein bisschen erklären, nicht die berühmte Contradictio in adjecto, also der Widerspruch, der darin der ausgeschlossen ist von dem berühmten Satz des Widerspruchs, nicht? Dass man einem Subjekt nicht gleichzeitig und in gleicher Hinsicht ein Prädikat und dessen Gegenteil zusprechen darf. Nicht? So eine Art von Widerspruch ist ja nicht gemeint, wenn von dialektischen Widersprüchen die Rede ist. Da ist gemeint ist eine Contradictio nicht in adjecto, sondern in subjecto. Es ist also dasjenige, worauf sich das Denken bezieht, was sich dort widerspricht. Nicht das Denken macht da einen Fehler. Nicht? Ernst Bloch hat mal gesagt, also Denker, die sich aber ständig widersprechen, sind keine Dialektiker, sondern Schwafler. Nicht? Und da hat er sicher, oder Fasler, da hat er sicherlich damit recht. Aber wenn wir jetzt nun in einen Widerspruch geraten, also zu einem Werden kommen, dann geht das ja nicht unendlich weiter, sondern wir müssen das in irgendeiner Form festhalten. Nicht? Und festhalten bedeutet, dass wir jetzt eine Bestimmtheit haben, nämlich die Einheit von Sein und Nichts. Nicht? Und das nennt Hegel dann in der Logik Dasein oder auch bestimmtes Sein. Die Frage ist nun, ob wirklich das Denken aus sich selbst heraus jetzt aus einem Unbestimmten das Bestimmte entwickeln konnte. Oder ob es ein dem Denken anderen, Adorno würde von Nicht-Identischen sprechen, dazu notwendig gewesen ist und das hegelische Denken dies zwar praktiziert, aber nicht explizit macht. An der Stelle möchte ich gerade nochmal auf das zurückkommen, was du vorhin sagtest, nämlich dass, also um das reine Sein oder dass das reine Sein sich als dasselbe wie das Nichts erweist und beide im Begriff des Werden als eine Einheit gefasst werden. Und die Frage war ja, wie kommt er überhaupt zu den Begriffen wie reines Sein oder Nichts, wenn dem nicht schon irgendeine Vorstellung von Welt oder Gegebenem zugrunde liegt. Das heißt, die Unterscheidung zu machen dieser beiden Begriffe setzt immer schon implizit eine Erfahrung in der Welt eine Erfahrung von Gegenständen voraus. Und genau das Heterogene, das unterschlägt Hegel nach meiner Auffassung, um es dann später erst wieder reinzuholen in seine Reflexion. An der Stelle erweist sich, dass eine Prima Philosophie, eine erste Philosophie, die also sozusagen versucht, die Totalität aller Bestimmungen der Welt aus einem Prinzip herzuleiten, nicht durchzuführen ist. Ohne dass sie schon auf Gegebenes implizit reflektiert hat. Ja, das Gegebene ist ja etwas, was Hegel hinter sich lassen will. Das heißt, wenn etwas nur gegeben ist, wäre das ja nach Hegel, übrigens nur Adorno ja auch, etwas, was nur hingenommen wäre, etwas, was nicht wirklich begründet wäre, was also vorausgesetzt ist, aber nicht gesetzt, also nicht in das Denken eingeholt wäre. Das beansprucht Hegel ja, Adorno ja auch. Nur dass Adorno jetzt noch auf ein dem Denken nicht identisches reflektiert, dass das Denken beim Bestimmen eines Seienden mitbestimmt. Deswegen hat er diese berühmte Kategorie des Nicht-Identischen ja gefasst. Ja, wobei ja aber die oder ich versuche es andersrum zu formulieren. Adorno sagt ja, der Gegenstand geht im Begriff nicht auf, oder? Also es bleibt immer eine Differenz mit dem Begriff und Gegenstand. Der Begriff erfasst oder nie den Gegenstand in seiner Totalität. Er ist auch von seiner Natur was ganz anderes. Und Hegel würde immer sagen, das, was ich begrifflich bestimmt habe, das ist Ausdruck der sich in der Weltgeschichte realisierenden Vernunft. Das, was wir, wenn wir jetzt von materiellen Gegenständen reden, uns dabei vorstellen, das spielt ja für Hegel in der Hinsicht gar keine große Rolle, weil das Materielle ist das Vergängliche, das sich letztlich als nichts anderes erweist, als Ausdruck zu sein einer sich in der Weltgeschichte realisierenden Vernunft. Und jedes einzelne Moment in der Welt ist nur ein Moment auf dem Weg dahin, die absolute Vernunft zu verwirklichen. Ja, wir machen mal kurz ein bisschen Musik. FSK 93, wo keins ist, ist eins. Eine Diskussion über Dialektik. Wir hatten über den Anfang mit dem reinen Sein bei Hegel gesprochen. Und sind immer wieder auf das Problem des Bestimmens, der Vermittlung gekommen. Und dies hat es ja in sich. Nicht? Die Wissenschaft der Logik ist, wenn man nach der Vermittlung fragt, ja durch ein ganzes Werk, nämlich die Phänomenologie des Geistes, vermittelt. In diesem Werk kommen so einige Dinge vor, die sinnliche Gewissheit, Wahrnehmung, Verstand, das Selbstbewusstsein, Vernunft, aber auch dann der Geist, zu denen auch die Gestalten des Geistes gehören, die wir als Praxis bezeichnen würden. Und auch die Ergebnisse menschlicher Praxis, wie Institutionen und so etwas, das finden wir auch in seinem gesamten System ja immer wieder, nicht? Den objektiven Geist, nicht? Der es mit dem Rechtsstaat und so etwas zu tun hat. Aber wenn man jetzt noch am Anfang der Logik sich befindet, muss man ja fragen, wie kommt man da hin? Was für ein Fortschreiten hat sich Hegel dort gedacht? Und diesen Gedanken wollen wir noch einmal kurz im Originalton Hegel anhören, auch aus dieser Einleitung in Anfang der Wissenschaft. Man muss zugeben, dass es eine wesentliche Betrachtung ist, dass das Vorwärtsgehen ein Rückgang in den Grund zu dem Ursprünglichen und Wahrhaften ist, von dem das, womit der Anfang gemacht wurde, abhängt und in der Tat hervorgebracht wird. Ist es also ein Vorwärtsgehen, das ein Rückgang ist? Man könnte sagen, ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück, nicht? Um da mal Lenin zu zitieren. Dieses Rückgang in den Grund, was bedeutet das eigentlich, nicht? Ist es ein Fortschreiten, das ein Rückschreiten ist? In die Voraussetzungen, die noch nicht erkannt sind. Und diese Voraussetzungen sind ja dann auch für die Logik entscheidend. Nicht, womit der Anfang gemacht worden ist, ist eigentlich relativ gleichgültig bei Hegel, sofern sein System ja ein enzyklopädisches ist, nicht ein Enzykel, also ein Kreislauf. Da kann man dort anfangen, wo man will. Man könnte genauso gut mit der gesellschaftlichen Praxis anfangen und von dort aus käme man dann zu neuen Bestimmungen. Ja, also ich denke, da wir natürlich hier nicht die Logik jetzt en Detail, da wir jetzt nicht die Logik hier en Detail diskutieren können, ist tatsächlich, glaube ich, dieser Schritt in Bezug auf Praxis angezeigt und dieses Vorwärtsgehen, ein Rückgang in den Grund, kann man auch in der gesellschaftstheoretischen Perspektive so verstehen, dass eigentlich ein Vorwärtsgehen, das diesem Begriff gemäß wäre, zur Voraussetzung hätte, ein Bewusstsein, ein historisches Bewusstsein von den Bedingungen, die ein Vorwärtsgehen überhaupt erst ermöglichen. Mhm. Oder man könnte auch sozusagen den Begriff des Vorwärtsgehen in eins setzen mit dem, was wir in der Alltagssprache vielleicht Fortschritt nennen und uns fragen, ob das, was wir gegenwärtig heute unter Fortschritt verstehen, tatsächlich ein Fortschritt ist. Und könnten die Frage stellen, worin die Bedingungen bestünden für das, was den Begriff des Fortschritts tatsächlich auch verdiente. Das sehe mit Sicherheit dann ganz anders aus, als es gegenwärtig sich in der Gesellschaft zeigt. Das wäre also der gesellschaftliche Fortschritt, nicht? Hegel würde sagen, also der Fortschritt im Bewusstsein oder im Selbstbewusstsein der Freiheit. Im Bewusstsein der Freiheit, ja. Nicht, die Freiheit spielt bei Hegel ja eine sehr große Rolle, auch in der Logik. Nicht? Es endet ja letztendlich mit der Teleologie, das heißt mit zweckbestimmten Handeln. Nicht? Die steht jetzt aber nun bei Hegel am Ende seiner Logik. Hm. Aber der Anfang ist ja so bestimmt, dass das Vorwärtsgehen ein Rückgang in den Grund ist und so, dass wir notgedrungen irgendwann mal, wenn wir die Logik vollständig durchdenken würden, was wir nicht in einem Schritt jetzt schnell machen können, aber wir würden da hinkommen. Das heißt, was wir am Anfang haben, ist ja ein Abstraktionsprodukt, das als Abstraktionsprodukt in dem Moment, wo wir mit der Logik beginnen, noch nicht vollständig eingeholt ist. Mhm. Es ist also das Fortgehen ist ein Einholen von Voraussetzungen, also ein gewissermaßen Zurückschreiten vor den Anfang. Mhm. Und da das System, der ja ein Kreis ist. Weil es sozusagen im Prozess sozusagen die Bedingung für den Anfang, der gesetzt war, erst erkannt wird. Genau, wir können das, die Voraussetzungen, die wir einholen müssen, nicht, nicht sofort erkennen. Also Hegel hat da mal gesagt, also das Absolute kommt nicht aus der Pistole geschossen. Richtig. Nicht, es muss entwickelt werden, es muss dargestellt werden. Und eine Darstellung ist eine Darstellung im Nacheinander. Nicht, also wir finden es auch bei Karl Marx nicht, im Kapital. Da kommt das Kapital auch nicht wie aus der Pistole geschossen auf die Welt, in die logische Welt ja zunächst einmal. Nicht, er beginnt ja mit einem Begriff, nämlich der Ware in der Darstellung. Du kannst ja mal den ersten Satz des Kapitals zum Vergleich jetzt mit dem Hegelschen Anfang mal verlesen. Da heißt es bei Marx, Kapital Band 1, der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warensammlung, die einzelne Ware als eine Elementarform. Unsere Untersuchung beginnt daher mit der Analyse der Ware. Ja, hier haben wir einen Anfang, der im Grunde genommen ja schon von einer Differenz ausgeht, nämlich der Ware. Nicht, er wird im Laufe seiner Argumentation ja von einer Differenz dann von Gebrauchswert und Wert sprechen oder Gebrauchswert und Tauschwert. Ja, nicht nur das, sondern der Begriff der Ware selbst setzt das, was in der Folge erst in der Analyse herausgearbeitet wird, implizit ja schon voraus. Das heißt, er beginnt mit einem Moment einer bereits bestehenden kapitalistischen Gesellschaft. Erst unter ganz bestimmten Voraussetzungen werden ja Waren produziert. Das heißt, da ist schon etwas gegeben. Und die Ware, das einzelne bornierte Ding, das, worin sich der Reichtum, worin der Reichtum erscheint, wird als Ausgangspunkt genommen für die Analyse der Bedingungen, unter denen wir leben. Ja, im Grunde genommen beginnt er ja nicht mit der Ware, sondern der Gang zur Ware ist ähnlich wie bei Hegel, wo dann mit dem Sein die Logik anfängt. Nicht? Ist er ein Schritt vom Reichtum in seiner Erscheinung, richtig, die Rede. Wenn man jetzt sich aus dem Internet die Grundrisse oder so etwas holt, die Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, und mal nach so erscheint oder so scheint sucht, da wird man unzählige Fundstellen finden. Da zeigt sich ja auch etwas, dass also die Erscheinung nicht das Wesen ist. Nicht? Es muss ja, wenn etwas erscheint, auch etwas erscheinen, was dahinter steckt. Mhm. Und in den Grundrissen ist da noch ein Zitat über den Reichtum. Den würde ich gerne auch noch mal hören. Es heißt bei Marx in den Grundrissen, so erscheint die alte Anschauung, wo der Mensch in welcher bornierten nationalen, religiösen, politischen Bestimmung auch immer als Zweck der Produktion erscheint, sehr erhaben zu sein gegen die moderne Welt, wo die Produktion als Zweck des Menschen und der Reichtum als Zweck der Produktion erscheint. In Fakt aber, wenn die bornierte bürgerliche Form abgestreift wird, was ist der Reichtum anders als die im universellen Austausch erzeugte Universalität der Bedürfnisse, Fähigkeiten, Genüsse, Produktivkräfte etc. der Individuen? Die volle Entwicklung der menschlichen Herrschaft über die Naturkräfte, die der sogenannten Natur sowohl wie seine eigene Natur. Das absolute Herausarbeiten seiner schöpferischen Anlagen ohne andere Voraussetzung als die vorhergegangene historische Entwicklung, die diese Totalität der Entwicklung, das heißt der Entwicklung aller menschlichen Kräfte als solcher, nicht gemessen an einem vorgegebenen Maßstab, zum Selbstzweck macht, wo er sich nicht reproduziert in einer Bestimmtheit, sondern seine Totalität produziert, nicht irgendetwas Gewordenes zu bleiben sucht, sondern in der absoluten Bewegung des Werdens ist. In der bürgerlichen Ökonomie und der Produktionsepoche, der sie entspricht, erscheint diese völlige Herausarbeitung des menschlichen Innern als völlige Entleerung, diese universelle Vergegenständlichung als totale Entfremdung und die Niederreißung aller bestimmten einseitigen Zwecke als Aufopferung des Selbstzwecks und der einen ganz äußeren Zweck. Ja, hier haben wir wieder etwas Ähnliches, wie wir es bei Hegel schon hatten, nicht? Das reine Sein, also das Erste, was ja an sich das Allerreichste sein soll, ist das Allerärmste, die allerärmste Bestimmung. Und Marx hat sozusagen in seiner zweiten Hegel-Kritik dem Rechnung getragen, was Hegel dort bewusstlos, muss man sagen, formuliert hat. Hegel geht es ja auch um den Reichtum, es geht ihm darum, den Reichtum vom Himmel zu holen. Nicht? Sein Gott ist ja einer, der in die Immanenz geholt werden soll. Nicht? Wenn es dann heißt, also Gott, die Darstellung Gottes vor Erschaffung der Welt, nicht? Da bedeutet das ja, dass wir den Reichtum aneignen sollen. Und darum geht es Marx da ja auch. Nicht? Wir sollen nicht stehen bleiben bei der Erscheinung des Reichtums als ungeheure Warenansammlung. Nein, es erweist sich der Mensch selber in seinen produktiven Potenzen, in seiner Subjektivität, seiner Arbeitskraft, sein Arbeitsvermögen erweist sich für Marx als der eigentliche, wirkliche Reichtum, nicht bloß die Erscheinungsform als Ware. Ich finde auch gerade beim Lesen, das ist eigentlich viel eher ein dialogisches Verhältnis zur Natur bei Marx als ein ausbeuterisches, obwohl das so ganz natürlich nicht stimmt. Aber dieses Durchdringen, also der Natur mit den eigenen Fähigkeiten, aber auch das gewissermaßen Durchdringen der eigenen Natur, das ist ja, das zeugt ja durchaus von dem Verständnis von Wechselwirkungen, würde ich sagen. Also es ist schon gegen diese Natur als bloße Objektivität, finde ich schon. Ja, man könnte sagen, Marx hat einen romantischen Naturbegriff. Also einen Naturbegriff, der Natur auch produktive Potenzen zuschreibt. Also der Natur die Fähigkeit zuschreibt, Reichtum aus sich hervorzubringen. Ja, genau. Und nicht ausschließlich durch Arbeit. Nicht, das gibt da so berühmte Formulierung aus der Kritik des Gotha-Programms. Nicht? Also nicht nur die Arbeit schöpft Reichtum. Nicht? Auch die Natur hat diese ebenfalls produktive Potenzen. Das ist auch die Textstelle, die Adorno in den drei Studien zu Hegel dann interpretiert, wenn er die bürgerliche Arbeitsmetaphysik kritisiert. Nicht? Also die Arbeit, die also immer gelobhudelt wird, ist diejenige, die Arbeit anderer ist. Nicht? Immer diejenigen, die nicht selber arbeiten müssen, die haben immer ein hohes Lob der Arbeit. Tja, ja. Ich möchte aber an der Stelle nochmal ein Stück zurückkommen auf Hegel, und du hattest angesprochen, die zentrale Bestimmung des Verhältnisses von Wesen und Erscheinung, und dass es sowohl in der Philosophie wie auch in einer Gesellschaftstheorie eigentlich ja darum gehen müsse, also in der Philosophie in jedem Fall darum geht und in einer Gesellschaftstheorie darum gehen muss, das Wesen zu versuchen, zu bestimmen, also das Wesen dessen, was diese Gesellschaft im Innersten zusammenhält, wobei wir uns hier, wenn jetzt Menschen zuhören, die an den Universitäten Philosophie studieren, dann werden die sagen, das sind eigentlich Menschen aus dem letzten Jahrhundert, weil diese Unterscheidung zwischen Wesen und Erscheinung, die haben wir ja längst aufgegeben. Das ist traditionelle Metaphysik. Das Thema, glaube ich, sollen wir an der Stelle jetzt nicht diskutieren. Aber Marx sagt im Kapital an einer Stelle, in einer Anmerkung im Kapitalband 1, Wissenschaft, oder es verdient eine Disziplin nur den Begriff der Wissenschaft, wenn sie an dieser Unterscheidung von Wesen und Erscheinung festhält. Und wenn wir uns zunächst damit beschäftigen wollen, dann stellt Marx in diesem Zitat ja da die Verkehrung dessen, dass nicht mehr der Mensch sozusagen das Objekt der Geschichte ist, sondern das, was er hervorgebracht hat, zu demjenigen geworden ist, das über sein Schicksal bestimmt. Und da die Menschen sozusagen verzichten auf diese Reflexion von, oder auf diese Differenz von Wesen und Erscheinung zu reflektieren, sie sozusagen immer nur bei der Erscheinung stehen bleiben, wären sie sozusagen der Tendenz nach auch unfähig, die Verhältnisse zu kritisieren. Oder Horkheim hat es in einem anderen Satz so ausgedrückt, dass das Denken aus der Mode kommt. Ja, das Verhältnis von Wesen und Erscheinung ist ja eins der Dinge, die Marx, Adorno ja auch, immer hochgehalten haben. Nicht? Es wäre gar keine Wissenschaft notwendig, wenn möglich. Wesen und Erscheinung zusammen, wäre sie nicht. Zusammenfallen würden, sagt Marx an einer Stelle. Aber was ist das Wesen und Erscheinung? Wir sprachen ja vom Rückgang in den Grund. Mhm. Nicht der Schritt von der Erscheinung zum Wesen ist ja, wenn wir die Erscheinung zum Ausgangspunkt nehmen, ein Fortschreiten. Und dieses Fortschreiten ist jetzt ein Rückgang in den Grund, was wir gemeinhin auch Begründen nennen. Beispielsweise auch Ursachenforschung oder so etwas. Nehmen wir mal ein Beispiel aus dem Alltag, was uns ja immer leicht passieren kann. Ich habe mich gerade Grippe impfen lassen. Nicht? Die Erscheinung einer Grippe, Kopfschmerzen, Fieber, Husten und solche Dinge ähneln sehr den Erscheinungen einer zum Beispiel des grippalen Infektes. Das ist der grippale Effekt, ja. Aber es kann sich auch um Kinderlähmung handeln, die im ersten Stadium ähnliche Krankheitserscheinungen hat. Und wenn jetzt ein Arzt käme, der so der Meinung sei, also Wesen und Erscheinung, das ist ja, das fällt ja zusammen, und nur die Symptome bekämpfen würde, würden wir alle sagen, ja, das ist doch Unsinn. Nicht? Die Krankheitserscheinungen müssen ja auf ihren Grund hinterfragt werden. Da macht der Arzt dann bestimmte Untersuchungen, stellt fest, aha, ein Virus. Wenn es der Grippevirus ist, haben wir einigermaßen Glück gehabt. Wenn wir das nicht, das könnten wir dann noch leicht überleben. Bei der Kinderlähmung sind die Folgen schon schwerwiegender. Nicht? Und das wäre, wenn überhaupt, nur anders zu behandeln. Nicht? Ja, gleichwohl verhalten wir uns in der Gesellschaft oder ich sage in Anführungszeichen die Herrschenden, aber nicht nur die, so, dass wir immer nur an den Symptomen herumkurieren. Es ist ja nicht so, dass jetzt auf einer politischen Ebene nach dem Wesen gefragt würde, nach dem Grund, warum die Bedingungen so sind, wie sie sind, und dann daraus geschlussfolgert werden könnte, es müssen Bedingungen verändert werden, damit die Geschichte anders verläuft. Weil das ganz schnell an die Machtfrage stoßen würde. Das mag ja richtig sein, nur im Moment interessiert es nicht. Es geht ja erstmal darum, wie denken die Menschen? Warum denken sie so, wie sie denken? Warum begnügen sie sich damit, wie Marx dann sagt, total entfremdet zu sein, völlig entleert zu sein, ihres Inneres, sich einem fremden Zweck unterzuordnen? Warum begnügen sie sich damit? würde sagen, weil die oft gar keine andere Möglichkeit haben. Sie würden wahrscheinlich weiter und tiefer denken, wenn man sie darin unterstützen würde, wenn sie die Freiräume hätten, das zu tun. Es ist richtig, denken kostet Zeit. Denken kostet Zeit. Das hat Brecht mal so schön gesagt. Innerhalb. Ein guter Marxismus kostet ungefähr 50 bis 70.000 Mark. Ja, ja, das war aber schon in den 50er Jahren. Ja, Mark waren das nicht, das waren noch Taler. Egal. Und heute wäre das wahrscheinlich noch viel teurer. Klar. Nee, warum können sie das nicht? Weil die Bedingungen ihrer individuellen Reproduktion so gestaltet sind, dass sie sozusagen sich den ihnen gesetzten Zwecken unterordnen müssen. Wenn sie darüber hinaus noch über freie Zeit verfügen, nicht über Freizeit, sondern über freie Zeit verfügen, so haben sie nicht mehr die Kraft und die Energie, sich mit anderen Dingen zu befassen, als mit dem, was ihnen die Kulturindustrie quasi anbietet. Genau. Das heißt, die Verhältnisse selbst haben Bedingungen erzeugt, die verhindern, dass die Menschen über die Möglichkeit verfügen, weder über die Bedingungen noch über die Möglichkeit verfügen, sich selbst ein Bewusstsein zu verschaffen von den Bedingungen, die möglicherweise in eine Katastrophe führen. Da wäre doch dann die Frage, welche Perspektive haben wir? Oder, mal anders gefragt, was kann die Philosophie dazu beitragen, das, was scheinbar unabweislich droht, noch abzuwenden? Ich finde, sie muss irgendwie ins Handeln kommen. Also mir ging auch die ganze Zeit so ein Brecht-Satz durch den Kopf, den ich jetzt mal noch frei wiedergeben kann. Die Philosophen haben viele Jahrhunderte darüber nachgedacht, was alles man sich denken kann und wie sich dann diese Begriffe untereinander vertragen. Und ich persönlich finde die populärwissenschaftliche Definition des Philosophen viel besser, wenn man das Bild hat, ein Philosoph ist einer, der irgendwo in einer Kneipe sitzt oder in einem öffentlichen Raum und konkret sagt, wie man Dinge in Handeln umsetzen kann, wie sich die Dinge verhalten und was man ändern müsste. Also so etwa hat er das formuliert und das wiederum erinnert an diesen Satz, der ist nicht aus dem Kapital, was ist das? Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Die 11. Feuerbach-These. Bitte? Die 11. Feuerbach-These. Danke. Ja, okay, doch, Philosophieunterricht. Und ich finde, man muss gar kein orthodoxer Marxist sein, um zu sagen, da ist irgendwie ein entscheidender Punkt. Und ich finde es eher traurig, wenn ich Texte von Adorno lese und sage, Mensch, da war alles versammelt, da ist eigentlich alles da und trotzdem gibt es so viele Prozesse, Tendenzen, Strömungen, die gerade absolut ins Negative laufen und die wenigen Dinge, die sich gerade positiv entwickeln, fast völlig aufzuheben scheinen. Also Adorno hat seine negative Dialektik begonnen mit dem Satz, Philosophie hält sich am Leben, weil der Zeitpunkt ihrer Verwirklichung versäumt ward. Wie traurig. Marx hat ja davon gesprochen, dass die Welt philosophisch werden soll. Also dass die Philosophie quasi aufgehoben wird, indem die Welt entsprechend verändert wird, indem die Menschen zu einem Bewusstsein ihrer selbst kommen und mit dem, dass sie zu einem Bewusstsein ihrer selbst kommen, grundlegend, also eine revolutionäre Veränderung stattfindet. Das hat nun nicht stattgefunden und Adorno sagt dann weiter, dass vielleicht hat die Philosophie noch nicht gründlich genug nachgedacht. Vielleicht bedarf es noch einiger Reflexion, um an den Punkt zu gelangen, der dann letztendlich dazu führt, dass die Welt verändert werden kann. Ja, ich meine, es gibt ja auch durchaus optimistisch stimmende Ansätze, wenn ich an das Thema Kirsten Miles, Brücke und Bezirksamtsleiter, Schreiber und den öffentlichen Protest, der dann wieder zum Abbau dieses Zauns gegen die Obdachlosen geführt hat. Also wenn ich daran denke, dann merke ich, Mensch, das ist im Grunde genommen ein kleiner gesellschaftlicher, dialektischer Prozess aus dem Versuch eines Politikers, die Ausgrenzung einer sozialen Gruppe weiter zu zementieren, hat sich dann gesellschaftlich, also auf Stadtteilebene, ein Mechanismus entwickelt, der wiederum zur Unterstützung und Solidarisierung mit den Obdachlosen geführt hat. Das finde ich zum Beispiel was, was total klasse und praktisch ist. Und da gibt es noch ganz viele andere Beispiele. Ja, das sind die kleinen Veränderungen, die innerhalb auch des kapitalistischen Systems möglich sind. Mhm. Diese hängen dann davon ab, wer sich jetzt in der Konkurrenz, in der Politik durchsetzt. Mhm. Nicht, wenn ein Politiker sich besonders dumm anstellt dabei, Repression auszuüben, dann hat man dann immer gute Karten. Aber warum ging es Marx? Nicht Marx, ging es ja um Weltveränderung im emphatischen Sinne. Mhm. Es ging darum, nicht nur die Symptome abzumildern. Nicht, das ist das, worüber man nicht schlecht denken darf, auch in der heutigen Zeit. Natürlich, wenn die Obdachlosen da wieder dort pinnen können, wo sie es möchten und wo wo sie eigentlich wirklich niemanden stören, dann ficht das also wirklich nicht das System an und dann sollen die sich also wirklich nicht so haben, nicht? Das ist klar. Aber worum es Marx geht, und da nimmt er ja die Hegelsche Philosophie ernst, nicht, in ihrem Anspruch, den Reichtum anzueignen. Nicht? Der Mensch soll den Reichtum aneignen, aber was ist der Fall? Der Mensch wird von seinen eigenen produktiven Potenzen entäußert. Also er, sein eigenes Vermögen, ja auch sein Körper, sein Leib, sein Geist, der wird vereinnahmt für Tätigkeiten, die oft noch nicht einmal noch einen wirklichen Zweck erfüllen. Mhm. Und, ich möchte noch mal zu dem Beispiel, das du genannt hast, was sagen. Wenn die Menschen, die gegen die Politik da in dem Fall rebelliert haben, der Sache auf den Grund gingen, in dem Sinne, wie wir das vorhin besprochen haben, dann müsste eben eine Reflexion drauf auf die Bedingungen stattfinden, die Obdachlose hervorbringen. Klar. Und da in dem Zusammenhang ist es zwar sehr human zu sagen, die Menschen sollen gefälligst dort leben können, wo sie leben möchten, die Obdachlosen, aber es geht sozusagen nicht an die Wurzel. Mhm, es geht nicht an die Bedingungen, die dazu führen, dass Menschen zurzeit zum Teil sogar lieber auf der Straße leben, als unter den Bedingungen, die sie unter Hartz IV haben, dann in einer Wohnung. Das meine ich aber auch mit dem, dass ich der Ansicht bin, da muss ich etwas im Denken der Menschen ändern. Es reicht nicht immer nur auf der Erscheinungsebene sozusagen zu bleiben und sich dann dessen zu erfreuen, dass man wieder in ganz kleinen Ecke etwas erreicht hat, was ja ganz hervorragend ist, aber es ändert nichts an dem Prinzip, dass diese Gesellschaft im Innersten zusammenhängt. Wobei dann die nächste Frage ja wäre, was wäre, wenn jetzt in Anführungszeichen in Deutschland die Menschen so weit wären, das zu erkennen? Würde das schon reichen oder bedürfte es noch ganz andere Bedingungen, um eine Veränderung herbeizuführen? Ich finde, es gibt aber also gerade in diesem ganzen Netzwerk von Recht auf Stadt durchaus Ansätze. Also es gibt viele theoretische Texte inzwischen, die das auch analysieren, also die Verhältnisse, ökonomischen Prozesse und was gerade in Hamburg alles geschieht und was es für Gegenbewegungen gibt. Und ich würde auch sagen, gerade zum Thema freie Zeit, ich kenne in meinem weiteren Umfeld sehr, sehr viele Menschen, die sich mehr oder weniger bewusst dafür entscheiden, gerade so viel zu arbeiten, dass sie irgendwie ihre Existenz gesichert kriegen und unglaublich viel Zeit und Kraft, ja, ich sag mal, politischer Arbeit und Netzwerkarbeit und Engagement widmen. Mhm. Und ja, mehr oder weniger bewusste Entscheidung. Aber da findet im Grunde das statt, was eigentlich Adorno sich gewünscht hätte für einen größeren Teil der Bevölkerung. Und also da gibt es schon Ansätze. Ja, das Problem, das ja hier auftaucht, ich komme ja immer wieder darauf, Wesen und Erscheinung. An den Erscheinungen herumzudoktern, macht in einem eingeschränkten Sinne durchaus auch Sinn. Aber es ist letztendlich eine unendliche Tätigkeit, die immer wieder von Neuem, also ein Bürgermeister Hamburgs sprach mal vom Staat als Reparaturbetrieb des Kapitalismus. Und es ist ein Herumdoktern an den Symptomen. Aber wie kommen wir darüber hinaus? Das ist ja ein Problem, das so schwerwiegend ist, dass eine Wissenschaft bzw. eine Gesellschaftskritik, die über bloße Wissenschaft hinausgeht, äußerste Ansprüche also auferlegt. Und mir würden jetzt keine Denker einfallen, außer die man dieser dialektischen Tradition einfügt, die überhaupt so einen, ich nenne es mal Totalitätsanspruch haben. Also ein Anspruch auf Weltbegreifen, wobei man jetzt, wenn von Totalität die Rede ist, kommt vielen immer die Assoziation des Totalitären. Das ist in dem Fall allerdings völlig verkehrt. Nicht? Der Totalitarismus hat keinen Totalitätsanspruch in diesem Sinne, sondern ist immer partikular, ist immer ausgrenzend. Und wenn etwas totalitär ist, genügt es überhaupt gar nicht den Anspruch auf ein Ganzes. Du denkst wahrscheinlich jetzt auch an diesen Satz von Hegel, dass das Ganze das Wahre sei, nicht? Und deren Interpretation, muss man ja sagen, von Adorno. Nicht? Das Ganze ist das Unwahre. Ist das Unwahre. Aber was den Anspruch auf ein Ganzes nicht bestreitet, sondern sogar noch bekräftigt, indem er sagt, ja, dieses Ganze, das Hegel dort formuliert und durchaus sogar in der Tendenz richtig artikuliert, ist selber noch kein wirkliches Ganzes. Es stimmt mit seinem eigenen Begriff noch gar nicht überein. Nicht? Das ist das, was Hegel ja unter Wahrheit immer verstand, nicht? Dass eine Sache seinem eigenen Begriff entspricht. Nicht? Also ein Haus beispielsweise, nicht? Ein vollständiges Haus besteht also darin, dass es Fenster hat und so etwas Wind und Wetter abhält und so. Und wenn ein Haus kaputte Fenster hat, das Dach leckt und so weiter, dann ist es kein wirkliches, wahres Haus, nicht? Sondern es ist eine Ruine. Nicht? Und das ist ja immer gemeint, mit das, wenn etwas sein Begriff also nicht adäquat ist, nicht? In dieser dialektischen Sprache. Und ein Haus, was nicht benutzt wird, doch auch, in dem keiner wohnt. Ne? Ist das nicht auch so? Das ist kein Haus? Da könnte man mit Marx sagen, das ist dann kein wirkliches Haus, nicht? Ah. Nur ein Haus, dann verwendet Marx immer so einen griechischen Ausdruck, dynamaion, nicht? Also Hegel würde sagen, an sich, nicht? Es ist an sich ein Haus, nicht? Aber nicht an und für sich. Stimmt. Es ist also ein Haus muss natürlich auch als Haus genutzt werden, damit es ein Haus ist. Ja. Und hier haben wir das ein prima Beispiel für Dialektik, nicht? Für den Wirklichkeitsbegriff in der Dialektik. Die Wirklichkeit wird nicht als bloß Gegebenes aufgefasst, sondern als durch menschliches Denken und menschliche Praxis immer schon Bestimmtes. Nicht? Also da ist Hegel und eines der wesentlichen Theoretiker der Moderne. Möglicherweise geht er sogar noch über die sogenannte Postmoderne sogar noch hinaus und ist sogar noch weiter. Nicht? Also die Welt, in der wir leben, ist eine Welt, die durch menschliche Tätigkeit, durch menschliches Denken immer schon bestimmt war. Okay, und darf ich nochmal dazu zu dem Satz, das Ganze ist das Wahre, beziehungsweise in Adornos Sinne, das Ganze ist das Unwahre. Aus der Perspektive Hegels, bei Hegel gibt es den Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit, die Entwicklung in der Menschheitsgeschichte ist sozusagen ein Sich-Realisieren von Freiheit in der Zeit. Nur wie sieht diese Freiheit dann unter den Bedingungen, unter den Hegel das formuliert, denn konkret aus? Für wen? Wer ist da frei? Was ist da frei? Und da müsste man zu dem Resultat kommen, und auch bezogen auf die gegenwärtigen Verhältnisse, dass die Menschen ja nicht tatsächlich frei sind. Sie ordnen sich permanent fremden Zwecken unter. Ihre individuelle Reproduktion ist gebunden daran, dass sie das tun. Durch sie, durch ihre individuelle Reproduktion hindurch, erhält sich das System, das sie nötigt, diesen Zwecken sich unterzuordnen. Und darin zeigt sich ein ganz bestimmtes Verhältnis von Einzelnen, Besonderen und Allgemeinem. Das Allgemeine, sei es der Staat, sei es die Gesellschaft, sei es im noch abstrakteren Sinne sozusagen das Prinzip, dass diese Gesellschaft im Innersten zusammenhält, nämlich der Verwertung von Wert. Dieses Allgemeine erhält sich durch diese einzelnen Momente, die Individuen, die Besonderen, hindurch selbst am Leben. Das heißt, die Menschen sind im Grunde nur das Mittel für einen anderen Zweck. Sie sind dasjenige, ohne das dieses Allgemeine gar nicht sein könnte, was es ist. Und sind die Menschen als Individuen sind darin nur das Verschwindende, das Verherspielende. Deshalb ist es auch keine Katastrophe, wenn ein paar tausend Menschen sozusagen zu Tode kommen für das System als solches. Und deshalb werden auch Kriege geführt ohne Rücksicht auf Menschen, weil es darum geht, bestimmte Interessen, ökonomische Prozesse und anderes zu realisieren. Und deshalb kann Adorno auch sagen, das Ganze ist nicht das Wahre, sondern das Ganze ist das Unwahre. Das Unwahre vor dem Hintergrund, dass in diesen Verhältnissen eben das Verhältnis von Einzelnen, Besonderen und Allgemeinem ein falsches Verhältnis ist, eines, in dem die Individuen nämlich nichts mehr zu melden haben. Ich finde, Vor dem Hintergrund wird auch ganz klar, warum Hegel eigentlich so unglaublich optimistisch war in seiner Grundhaltung. Er hat auch eigentlich die Haltung, ja, wenn man das geistig wirklich alles durchdringt, dann entwickeln sich die Dinge schon positiv. Also das ist ja, heißt ja nicht umsonst Idealismus, das ist so auch im doppelten Sinne. Und Hegel hatte die Hoffnung, dass die Vernunft wirkungsmächtig ist. Genau. Es gibt in der Rechtsphilosophie diesen berühmten Satz, nicht, was vernünftig ist, ist wirklich. Manchmal wird auch formuliert, wird wirklich. Mhm. Nicht, was wirklich ist, ist vernünftig. Und das ist bei Hegel keineswegs einfach eine Apologetik des Bestehenden. Mhm. Seine Beschreibung der Verelendung in der Rechtsphilosophie können schreiender nicht sein. Nicht? Das wird dann vielleicht von Engels Schrift über die Arbeiterklasse und deren Lage noch übertroffen. Mhm. Aber Hegel hat das nicht übersehen. Also wenn er also auch vom Staat redet, ist es nicht der existierende preußische Staat. Das hat man ihnen ja oft unterstellt. Sondern das, was am Staat Idee ist, dass der Staat in seiner faktischen Vorhandenheit seinem eigenen Begriff, also dem hegelischen Begriff in dem Fall, nicht adäquat ist, das war Hegel auch klar. Der jüngere Hegel hat ja sogar Polemiken gegen Verfassungen geschrieben. Nicht? Das konnte er sich aber in seinen späteren Jahren aus politischen Gründen, das heißt, um seinen Kragen zu retten, natürlich nicht so erlauben. Er musste schon so formulieren, dass die Obrigkeit und der Zensor nicht begreift, was da wirklich gemeint ist. Also formuliert man das so, als ob das also das Wirkliche ist vernünftig. Nicht? Das klingt dann bei dem Zensor dann schon fast so, ach so, dann ist ja alles Paletti, der kritisiert uns hier gar nicht. Nicht? Also da gab es auch schon lassen. Kein richtiges Leben im Falschen, sozusagen. Das war Hegel also durchaus bewusst. Ja. Was man ihm eher ankreiden kann, ist eine gewisse, wie Ulrich Sonnemann, früher mal Professor in Kassel, nicht? Er leider schon verstorben, schrieb, nicht? Das ist eine Kanalisierung der Zukunft. Er versucht also, die Zukunft in einer Art und Weise zu antizipieren, dass das eine Verlängerung des Gegenwärtigen ist. Das wurde also abgelehnt. Hier ist noch ein kleiner Einschnitt, den ich noch einmal mit Musik überbrücken möchte. Das war noch einmal Arnold Schönberg, der Anfang seiner Klavierstücke Opus 19. Dies ist gewissermaßen musikalisch auch ein dialektischer Sprung von dem Stück davor. Das ist das Klavierstücke Opus 11. Deswegen habe ich das mal hintereinander laufen lassen. Adorno war ja bekanntermaßen auch der Philosoph der neuen Musik. Und dies hat mit seiner Dialektik durchaus etwas zu tun. Aber nun zurück zum Ganzen oder der Totalität, von der ja schon die Rede war. Was Hegel immer wieder macht, wenn er ein Kapitel, ein Buch vollendet hat, ist ja, dass er eine Rückschau immer wieder macht, um noch einmal den Durchgang, noch einmal in Kurzform zu vollziehen. Der Anfang war bei Marx und bei Hegel ja auch einer mit dem Ganzen, aber am Ganzen in einem ganz anderen abstrakten Sinne. Das, Das anfängliche Ganze ist nur eine Abstraktion, also bei Hegel sein überhaupt, das kann alles oder nichts sein. Bei Marx war es der Anfang mit der abstraktesten Erscheinungsform bürgerlichen Reichtums, nämlich der Ware. Nicht? Alles ist Ware. Und der Fortgang vom Anfang, so hatten wir immer wieder festgestellt, ist ein Rückgang, ein Begründen dessen, was uns bloß erscheint, oder bei Hegel, was bloß scheint, nämlich das Sein. Und das ist etwas, wo wir, weil wir uns in einen Widerspruch da verstricken müssen, nicht? Bei Hegel haben wir es festgestellt, dass Sein und Nichts dasselbe sind und nicht dasselbe sind. Und bei so einem Widerspruch kann es nicht bleiben, wir müssen fortgehen, nicht? Und wenn wir das festhalten, haben wir wieder eine neue vermittelte Unmittelbarkeit, nämlich das Dasein. Dies ist schon bereits ein Rückgang in der Natur, nicht? In einer Nussschale, wie die Engländer sagen würden. Und jetzt werde ich nochmal ein Hegel-Zitat bringen, das aus der Religionsphilosophie ausnahmsweise mal stammt, nicht aus der Logik, wo sich andeutet, was dieses Ganze von Unmittelbarkeit und Vermittlung des Wissens nun sei. Nicht, das ist ja ein Ganzes in einer Einheit. Nicht? Diese widersprüchliche Bestimmung, die am Anfang sogar antinomisch war, die bedeutet ja nicht, dass der Widerspruch ausgeschlossen werden muss, sondern wir müssen die Einheit von Unmittelbarkeit und Vermittlung begreifen. Und so kommen wir jetzt zu Hegel. Unmittelbarkeit und Vermittlung des Wissens sind eine einseitige Abstraktion, das eine wie das andere. Es ist nicht Meinung, als ob dem einen mit Ausschluss des anderen, dem einen für sich oder dem anderen, einem von beiden isoliert die Richtigkeit, Wahrheit, zugesprochen werden soll. Weiterhin werden wir sehen, dass das wahrhafte Denken, das Begreifen, beide in sich vereint, nicht eines von beiden ausschließt. Wir haben hier also ein Begreifen des Ganzen, also ein Begreifen dessen, was beides in sich vereint. Und da haben wir also einen typischen Fall von Dialektik. Wir haben alle Bestimmungen, die man so traditionell der Dialektik zuspricht. Sie hat es mit Widersprüchen zu tun, sie hat es mit Unmittelbarkeit und Vermittlung zu tun, sie hat es zu tun mit einem Rückgang in den Grund. Das haben wir jetzt alles sozusagen in einem Absatz vereint. Hegel sagt ja hier an der Stelle dann, erst dann, das sei das wahrhafte Denken, das Begreifen, beide in sich vereint, nicht eines von beiden ausschließt. Das heißt, Denken selbst, wenn es denn den Begriff verdient, hat sozusagen sich daran zu orientieren, nichts unmittelbar zu nehmen und nichts nur als Vermitteltes zu denken, sondern beides in seine Beziehung aufeinander in eine Einheit zu denken. Und da könnte man an der Stelle dann fragen, wie lässt sich das auf die gegenwärtigen gesellschaftlichen Verhältnisse anwenden? Was bedeutet das für eine Gesellschaftstheorie, nicht das eine der beiden Momente sozusagen zu separieren, für sich zu nehmen, sondern in eine Einheit zu denken. Das impliziert, man, so wenn Hegel davon spricht, nichts in seiner Unmittelbarkeit zu belassen, sondern stets auch als ein Vermitteltes zu begreifen, dass wir uns eben nicht nur auf der Ebene der Erscheinung bewegen können, denn auf der Ebene der Erscheinung sind uns die Dinge zunächst scheinbar unmittelbar gegeben, sondern wir müssen das, was uns erscheint, jeweils als etwas begreifen, das vermittelt ist, und dann stellt sich die Frage, wodurch ist das ein Vermittelndes? Und da gibt es aus meiner Perspektive natürlich zwei zentrale Momente. Das eine ist das Historische, dass das, was uns erscheint, vermittelt ist durch Geschichte. Und das andere Moment ist, dass das, was uns erscheint, vermittelt ist durch das Prinzip, das diese Gesellschaft bestimmt, nämlich, dass es, oder fast alles in dieser Gesellschaft, einen wahren Charakter annimmt. Und sozusagen unter den Bedingungen des Tausches auch nur das ist, was es ist. Und auch da bin ich wieder, darauf hatte ich vorhin schon hingewiesen, der Ansicht, dass, wenn es dahin kommen sollte, dass die Gesellschaft verändert werden oder die Gesellschaft verändert wird, dann hat es zur Voraussetzung, dass mehr Menschen in der Lage sind, Unmittelbarkeit und Vermittlung in ihre Einheit zu denken und dann entsprechende Schlüsse daraus zu ziehen. Da stellt sich natürlich die Frage, welche Art von Veränderung das sein soll. Wir leben ja in einer Welt, in der alles unheimlich dynamisch ist. Die Welt des globalen Kapitals ist so schnell geworden, dass innerhalb von fast Lichtgeschwindigkeit finanzielle Transaktionen getätigt werden können, die auf der anderen Seite der Erdkugel eine Katastrophe auslösen können. Wir haben das mit der sogenannten Finanzkrise erlebt. Wir erleben es täglich, dass wir wirklich in einer Welt leben. Und das geht nicht nur die ökonomischen Verhältnisse an, sondern auch die politischen Verhältnisse. Wobei das mit den politischen Verhältnissen noch wesentlich komplizierter ist, das zu begreifen. An einen Weltmarkt kann man heute schon denken. Das lässt sich auch auf der Oberfläche, auf der Ebene der Erscheinung schon zeigen, wie das passiert. Nicht? Obwohl wir natürlich, wenn wir morgens am Frühstückstisch sitzen, einen Orangensaft trinken, Kaffee trinken und solche Dinge, nicht an das Elend der Kaffeearbeiter denken müssen. Uns würde ja der Bissen auch im Halse stecken bleiben. Aber dennoch stehen wir mit diesen Kaffeearbeitern auf der anderen Seite der Welt, in Südamerika oder wo auch immer, in einem Produktionsverhältnis. Und dies ist das, was einen Begriff von Totalität so notwendig macht. Ja. Auf der Handlungsebene haben wir zu den Kaffeearbeitern, außer wenn wir in Urlaub fahren vielleicht, eigentlich keinen Kontakt. Nicht? Also Handlungstheorien, wie sie heutzutage von Soziologen aufgestellt werden, sind für das Begreifen solcher Verhältnisse völlig ungeeignet. Eher schon die Systemtheorien. Aber diese wiederum sind nicht zureichend mit dem, was man Handlungstheorie verdinglicht nennt, nicht vermittelbar. Und deswegen ist der Rückgriff auf eine Tradition der Dialektik heute nach wie vor aktuell. Ja, allerdings. Also nicht nur, was alles man sich denken kann und wie sich die Begriffe untereinander vertragen. Ich finde auch die ökologische Dimension an dieser Stelle unglaublich wichtig. Also zum Beispiel, was nutzen die super toll in ökologischer Aquakultur in Vietnam gezüchteten Tigergarnelen, wenn die dann mit dem Flieger nach hierhin geflogen werden. Also dann ist die Ökobilanz wieder so grottig ins Minus gerutscht. Und das lässt sich auf unendlich viele Bereiche übertragen. Ja, oder mir ist eben noch eine eigentlich witzige Sache eingefallen, die passt aber auch zu dieser Position, das Ganze ist erst die Wahrheit. Kürzlich kam mein Sohn aus der Schule strahlend und erzählte, Mensch, ich habe eben eine 1- gekriegt in einem Referat. Ich habe ein Liebesgedicht von Jürgen Theobaldi interpretiert. Die Lehrerin fand das ganz toll. Und ich gratuliere ihm. Und was macht er danach? Er setzt sich an den PC, fährt ein Computerspiel hoch, ein abgründiges Zombie-Spiel. Und da sage ich so, Mensch, könnte das sein, dass die tolle Liebesgedichtinterpretation nur dadurch möglich war, dass du jetzt hier ordentlich vom Leder ziehen kannst in dem Zombie-Spiel? Sagt er, ja genau, anders wäre das nicht möglich gewesen. Und da dachte ich auch so, ja, das ist irgendwie, das ist natürlich auch im positiven Sinne eine Ganzheitlichkeit. Vielleicht erwächst aus dem Zombie-Spiel, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, aber die Sehnsucht nach etwas ganz anderem. Natürlich. Dass er dann in einem Liebesgedicht wiederfindet. Ja, das wäre dann eine noch vollkommenere Dialektik. Aber ich fand das putzig. Also da war ja auch diese, ja, was ist das, Dichotomie oder Antinomie voll drin. Und das Ganze macht eben die Gesamtpersönlichkeit aus, die dann wirklich mit einem breiten emotionalen Hintergrund handelt, sozusagen. Aber ja, wir haben hiermit auch vorbereitet und herausgearbeitet, was als nächstes, allerdings dann nicht mehr heute, sondern in circa einem Monat, das können wir dann dem Programm, dem Transmitter des FSK entnehmen, noch zu diskutieren haben. Das Verhältnis von Ganzen und Teilen, nicht Totalität und Elemente, Allgemeines und Besonderes und Einzelnes. Das ist etwas Wesentliches für das Begreifen der Welt und, um die Welt zu begreifen, für das Begreifen der Dialektik. Also Ich denke, dass wir heute Abend auch nur einen allerersten Anfang machen konnten, in dem Sinne, dass es nur darum gehen konnte, einige der Gedanken zu formulieren, zu versuchen zu formulieren, die das ausmachen, was Dialektik heißt. Und ich glaube, dass bei den anderen Themen, die noch Gegenstand werden, immer wieder auch darauf zurückgegangen werden muss und gefragt werden muss, was ist daran dialektisch in Anführungszeichen? Man kann der Sache nach Dialektik nicht einfach als eine Methode präsentieren, darstellen, die unabhängig ist von einem Inhalt, sondern immer dann an den jeweiligen Inhalten wird wohl dann deutlich gemacht werden müssen, was daran das dialektische Moment ist. Richtig. Wir schließen jetzt noch mit einem wenig Musik von Arnold Schönberg und ich hoffe, wir hören uns in circa einem Monat dann wieder.